Narzissen und Rote, der Pöbel der Anzel, die Macht. Da als der Ordnungsbote, der deutsche Hilfe gebracht. Wir jagten sie wie eine Herde, und der Teufel erlachte dazu. Hot.